Kundgabe 1605. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.09.1940. Lebendiges Wasser. Wort Gottes. Das lebendige Wasser strömt unaufhaltsam aus den Lenden dessen, der Gott in inniger Liebe zugetan ist und ihm dienen will mit ganzem Herzen. Denn es fließet den Menschen zu, um sie zu laben. Und also darf es in Empfang nehmen, wer es nur innig begehret. Das lebendige Wasser aber ist das Wort Gottes, geboten von ihm selbst. Das lebendige Wasser ist der Heilstrank, der immer und ewig den Wesen dargereicht wird, die noch kranken an ihrer Seele. Das lebendige Wasser ist eine Gnadengabe Gottes, der Menschheit geboten zur Stärkung auf dem Weg nach oben. Denn es bedarf das Wesen der Kraft und Stärke zu seiner Erdenaufgabe. Und so öffnet sich ihm der Quell göttlicher Liebe und lässt Kraft und Stärkung unaufhaltsam daraus entströmen, jedem Menschen zugänglich und ihm köstlichste Erquickung verheißend. Und Jesus Christus kündigte auf Erden diesen Gnadenakt an mit den Worten: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich euch gebe, den dürstet nimmer in Ewigkeit. Und also war es sein Wille, dass die Menschen den Trank, den er selbst ihnen bietet, entgegennehmen und sich daran laben sollen. So ist es auch sein Wille, dass sich die Menschen so gestalten, dass sie das lebendige Wasser, das Wort Gottes, empfangen können, das er selbst ihnen bietet. Es ist sein Wille, dass sie es begehren und durch starken Glauben selbst zu einem Fels werden, dem das lebendige Wasser entströmet. Sie müssen es sich zur Aufgabe machen, zu horchen nach innen. Und es wird ihnen lieblich erklingen, was Gott selbst zu ihnen spricht. Und es ist das Wort Gottes unentbehrlich für den Erdenwanderer, gleich wie ein Trunk aus frischem Quell den Wanderer erfrischt und ihm Kraft gibt, seinen beschwerlichen Weg fortzusetzen. Und so der Mensch im Erdenleben verzagen will und ihm der Mut zum Leben verloren geht, bedarf er eines stärkenden Trunkes. Nimmt er nun dürstend entgegen, was Gott selbst ihm zufließen lässt, so wird er wunderbar gekräftigt seinen Erdenweg fortsetzen können. Denn er nimmt Kraft aus Gott entgegen. Und jederzeit darf sich an dem lebendigen Wasser laben, wen danach dürstet. Jederzeit darf der Mensch sein Herz öffnen und Gott selbst teilet sich ihm mit. Und so erfüllet sich die Verheißung Christi an dem Menschen, sofern dieser begehrt den Trank, der aus der Höhe ihm geboten wird. Dessen Lenden entströmet das Wasser. Er kann das Wort Gottes, das er in Empfang genommen, weitergeben. Denn es ist vorhandenes Geistesgut, das, so es einmal empfangen wurde, bestehen bleibt und also auch vermittelt werden kann, gleich dem Wasser, das unaufhaltsam weiterfließt und erquickt alle, die davon trinken. Wer davon trinket, der wird nimmer dürsten in Ewigkeit. Er verlanget nach nichts anderem mehr als nach dem lebendigen Wasser. Denn Gottes köstlichen Labetrunk einmal genossen zu haben, lässt jegliches irdische Verlangen schwinden. Es hat Gott den Menschen den Quell des ewigen Lebens zugänglich gemacht. Er hat ihnen Erquickung und Stärkung versprochen auf ihrem Lebenswege und eines jeden Menschen Zustimmung dazu gefordert. Denn nur dann kann ihm diese zugehen, so sein eigener Wille sich dafür entschieden hat. Amen.